Pressemitteilung der Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen vom 14. Mai 2013. Plenarübersicht Mai 2013. Folgende Anträge haben wir in die kommende Plenarphase eingebracht. In die Sitzung 31 am 15. Mai, Tagesordnungspunkt 4 um ca. 13.15 Uhr, Antrag Fracking, keine Erdgasförderung mit Fracking. Tagesordnungspunkt 7, ca. 15.25 Uhr, Antrag Änderung Abgeordnetengesetz. Gesetzentwurf, 9. Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes. Tagesordnungspunkt 14, ca. 20.05 Uhr, Antrag Steuerschlupflöcher. Bestehende Steuergesetze durchsetzen und Steuerschlupflöcher schließen. Tagesordnungspunkt 16, ca. 21.05 Uhr, Antrag Lebensmittelkennzeichnung. Mehr Sicherheit für Verbraucher durch geänderte Lebensmittelkennzeichnung. Tagesordnungspunkt 17 um ca. 21.35 Uhr, Antrag Menschenhandel. Steigende Dunkelziffer bei Menschenhandel in NRW. Zur Sitzung 32 am 16. Mai, Tagesordnungspunkt 4 um ca. 13.15 Uhr, Antrag Zweckentfremdung von Wohnungen. Wohnungsangebot sichern, Zweckentfremdung von Wohnungen verhindern. Tagesordnungspunkt 6 um ca. 14.15 Uhr, Antrag Netzneutralität. Netzneutralität gesetzlich verankern, Drosselung von Netzzugängen verhindern. Tagesordnungspunkt 8 um ca. 15.15 Uhr, Antrag Gigaliner. Keine europaweite Einführung von Gigalinern durch die Hintertür. Tagesordnungspunkt 11 um ca. 16.45 Uhr, Antrag Lernmaterialien. Freie Lernmaterialien fördern. Pressemitteilung gelesen fürs Greennest von Andrea Akawako. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.